Thank you.

We'll be right back. Schicken Sie mir nur ein paar Leute, irgendwen, Jack the Ripper, irgendwen, der mit dem Messer umgehen kann. Sitting in the movie, he's crashed the track, and I'm not.